eine Expresslieferung für Herrn D. Jo, das bin ich. Einmal hier unterschreiben, bitte. Jo. Hier ist Ihre Post. Jo, vielen lieben Dank und schönen Day noch. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich bin. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich bin. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich mich. Wiki, wow. Da kommt mein Postmann. Bringt mir meine Post an. Wenn Winter ist, ist Frost dran. Und wenn Sommer ist, hab ich Shorts an. Super Reim. Ich ersteigere mir irgendwelchen Kram bei eBay. Doch leider brauche ich diesen Kram dann nie, ey. Feature Hamburger brauch ich nicht. Digitalkamera brauch ich nicht. Leggings mit Leopardenmuster brauch ich auch nicht, aber Hauptsache Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich bin. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich bin. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich bin. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich bin. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich bin. Post für mich, Post für mich. Ich hab Post bekommen, davor ich mich. Chicka, wiki, wiki, wow, wow, boom, hey, kommt da etwa Post für mich, da kommt Post für mich, da kommt Post für mich, da kommt Post für mich. Retro oder retarded, ich bin der, der auf Post wartet. Willst du ein Autogramm von Fresh D, dann kriegst du eine Postkarte. Ich hätte gerne eine Briefmarke für 45 Cent. Ich bin das Naturtalent. Ich hab bei Sprechgesang in der Schule nicht gepennt. Aber machen Sie von der Briefmarke den Preis ab, denn das wird ein Geschenk. Hier, Junge. Wow, danke. Jetzt schicke ich mich selber nach Alaska.